wütender Brandung von einer Flut von Dreck umspült. Wie ein Ruf in der Wüste, der ungehört verhallt, während sich am Horizont der Sturm zusammenballt. Fällt in der Brandung aus Eisenerz, ein tammer Wolf, kein Zweifel, dringt in dein Herz. Und um mir, aber wirst du den Weg des Kriegers gehen, die schneebedeckten Gipfel Asgards, du kannst sie sehen. Dich, Lob und Kritik, du glaubst an dich, führst einen Krieg. Und der Tag kommt, die Stunde naht. Deutschland braucht Männer wie dich, wir brauchen Männer, Männer der Tat. Fällt in der Brandung aus Eisenerz, ein tammer Wolf in Zweifel dringt in dein Herz. Und um mir, aber wirst du den Weg des Kriegers gehen? Die schneebedeckten Gipfel Asgards, du kannst sie sehen. Gebälk im ganzen Land. Fällt in der Brandung